ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن ما هم بأمة أحمد. Wegen der Frage von gestern, eine Schwester wollte einen schiitischen Mann heiraten, der jetzt behauptet, dass er Sunniten werden oder möchte. Ja, er möchte jetzt Sunniten werden, weil er unbedingt vielleicht diese Schwester heiraten möchte. Also ich sage, diese Personen sind nicht vertrauenswürdige Personen. Die sind gefährlich, die haben ein Kapitel in deren Religion, heißt At-Taqiyya. Taqiyya bedeutet Lügen. Die Wahrheit yani, verbergen oder verstecken. Und das ist, die glauben daran. Ja, sagt yani, in einem Hadith, in Überlieferung haben die bei sich, At-Taqiyyatu dini wa dinu abai. Also Lügen ist meine Religion und die Religion von meinen Vätern. So, die sind überhaupt nicht vertrauenswürdig. Die können sagen, ja, ich werde Sunniten. Aber vielleicht ist es nur, damit die diese Schwester heiratet. Und danach später zeigt sein richtiges Gesicht. Man kann wirklich nicht wissen. Am besten, dass man mit diesem Mann ja, sich trifft. Also ich meine, wir, wenn der Mann in der Nähe ist oder so. Wenn er zur Moschee kommt, dann können wir inshallah mit ihm reden. Aber ja, auf jeden Fall, die Schwester muss sehr, sehr vorsichtig sein. Und schauen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will. Und nicht, was wir im Herz haben oder unsere Gefühle und so weiter folgen. Darum sind wallahi eine der größten Probleme für die Ahle Sunnah wal Jama'ah sind die Schiiten. Schlimmer als die Juden und Christen. Und ihr seht auch heutzutage, was die in Syrien machen, was die in Irak machen, auch in anderen Ländern machen, die Schiiten mit den Sunniten. Und das ist deren Aqida, yani. Ja, also in einem Buch haben Khomeini gefragt, was meinst du über Sunniten? Der sagte, wenn du, yani, إذا استطعت أن تسقط عليه حائط أو تغرقه في الماء فافعل. Wenn du kannst auf ihm einen Wand yani, so drauf kippen oder ihn töten oder ihm im Wasser yani, ertrunken, heißt das? Versinken, dann mach es, damit es für dich Zeuge wird, Yawm al-Qiyamah, dass du einen Sunniten getötet hast. Ach, ich komme aus dem Irak, ich kenne diese Leute. Und wenn die einen anderen beschimpfen, dann sagt, yani, als Beschimpfung, der Knochen von einem Sunniten soll in deinem Grab liegen. So, dass die Sunniten najis sind, also nicht rein sind. Und dass die, das ist in deren Aqida, achi. Yani, was erwartest du von jemandem, der sagt zu dem den Frauen von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass sie Sina gemacht hat. Subhanallah. Und viele anderes, ja. Allah subhanahu wa ta'ala in vielen Verse erwähnt den Sahaba, wie die waren, und lobt den Sahaba. Subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, wal-ladhina ma'ahu, ashidda'u ala al-kuffari, rahama'un bainahum. Wer sind die überhaupt diejenigen, mit denen waren? Sahaba natürlich. Ja. Dann Allah beschreibt diese Sahaba, wie die überhaupt waren. Ashidda'u al-kuffar wa hama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan. Du siehst deren, die verbeugen sich. Ja, die machen Sujud. Und die sind Demut. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß in deren Herz, was überhaupt steckt und so weiter. Und Allah sagt, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Also Allah in mehreren Stellen lobt die Sahaben und die sagen, nein, die Sahaben sind alle Kuffar. Ja? Die sagen, dass der Khomeini schon geschafft hat, ein Land zu gründen mit seinen Gefährten, und er könnte seine Gefährten erzählen, aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat nicht geschafft, seine Gefährte zu erzählen, den gute Aqida zu geben. Ja, und es gibt viele, viele Sachen. Allah, ich habe letztens, glaube ich, vor 10 Tagen, zwei Pakistaner, Bruder, haben eine Schiite gebracht. Er haben gesagt, der sagt immer zu uns, ihr habt keine Ahnung, du kennst keine Religion und so weiter, komm, reden mit ihm. Dann habe ich mit ihm geredet und so weiter. Dann natürlich die Lügen auch sehr oft und verbreiten diese Lügen sehr oft, auf jeden Fall. Dann sagte, wir haben ein bisschen geredet, habe ich gesagt, weißt du was, lassen wir diese ganze Gespräche an der Seite. Gib mir einen Beweis, erstmal vom Koran, dass du auf dem richtigen Weg bist. Die haben, liebe Geschwister, das ist wallahi eine Schande für die Schiiten, dass die keine einziges Vers in dem Koran haben, dass man den Ali radiallahu anhu folgen soll nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das größte und der beste Beweis, was sie folgen, wa ati'u Allah wa Rasul wa uli al-amri minkum, la innama waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Euer Wali, also die übersetzen das so, natürlich wie sie übersetzen wollen, wie natürlich manche Schiiten Gelehrten, die nehmen einfach Übersetzung von seinem Kopf. Yani. Er sagt über Surat al-Hujurat, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الكفر والفسوق والعصيان إن الله كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كفر والفسوق والعصيان يعني أبو بكر عمر وعثمان يعني this is تفسير von denen natürlich. Dann sagt ihr über dieses Vers, das ist der größte Beweis von den Schiiten, dass die Folgen sagen, Allah sagt, euer Wali ist Allah und seine Gesandte, und die Gläubigen, die sich verbeugen und yani, Zahir al-Aya sagen, dass sie sich verbeugen und spenden, während sie am Verbeugen sind. Das ist normalerweise eine Beleidigung für Ali radiallahu anhu arda. Die sagen dieses Vers auf Ali radiallahu anhu arda oder wegen ihm offenbart, weil Ali war am Rukur und kam jemand rein und er hat seinen Ring ausgezogen, während er am Rukur war, und er hat gespendet. Also bei uns, das ist eine Beleidigung für Ali. Warum? Weil bei uns wird überliefert, dass Ali, während er Wudu gemacht hat, sein Gesicht war blass. Ja. Aus Angst von Allah subhanahu wa ta'ala haben ihn gefragt, warum dein Gesicht ist immer so hell? Oder als du Angst hast, ja, wenn du Wudu machst, dann sagte, wisst ihr, gegenüber wem ich stehen würde? Aus Khushu, aus Demut. Und die beleidigen ihn und die wissen das nicht. Die haben keinen Beweis gefunden, darum versuchen, vermuten und Ta'wil machen und so weiter, sagen, ja, das ist auf Ali offenbart und so weiter und so fort. Also wie gesagt, dann hat er am Ende gesagt, okay, es gibt einen Hadith bei euch in Bukhari und Muslim, dass Lügen, diese Lügen, subhanallah, sehr verbreitet bei denen, dass der Rasulullah gesagt hat, man kuntu maula, fahada aliun maula, Allahumma wali man wala, wa adi man ada. Dann sagt, ich habe gesagt, das gibt es nicht in Bukhari und Muslim. Sagte, doch. Ich habe gesagt, gibt es nicht. Sagte, okay, gib deine Hand. Wenn es in Bukhari und Muslim ist, dann werdest du Schiiten. Wenn das nicht in Bukhari und Muslim ist, dann werde ich Sunniten. Ich habe gesagt, okay. Er hat drei, viermal, ich habe gesagt, dem Bruder waren auch Zeuge. Ich habe gesagt, gibt es nicht dieses Hadith in Bukhari Muslim? Ich weiß, dass eure Gelehrte lügen. Und das ist ganz bekannt bei den Schiiten. Die lügen, yani, subhanallah. Die sagen, yani, es gibt viele schiitische Buch. Am Anfang sagt der Mann, der diesen Buch geschrieben hat, sagt, schaut ihr, lieber Geschwister Muslimen und so weiter, wir haben nur den authentischen Hadithen genommen, wie zum Beispiel bei Bukhari und wie zum Beispiel bei Muslim und so weiter. Und dann, wenn du den Buch liest, da gibt es keine Hadithen, die bei Bukhari und Muslim ist. Aber die können sehr gut die Leute reinlegen und so weiter. Und die lügen ganz normal bei denen. Ganz normale Sachen, das ist Religion. Dann habe ich gesagt, okay, ihr seid Zeuge, dieses Mann hat dreimal gesagt und meine Hand genommen, gesagt, ich werde Schiit, der Sunniten, wenn dieser Hadith nicht bei Bukhari und Muslim ist. Ja. Und er hat es besucht, tagelang, und kam, hat gesagt, ja, dieser Imam hat gesagt, dass das bei Bukhari und Muslim ist. Weil er guckt einen Sender und er nimmt sein Wissen alles von diesem Sender und so weiter. So, liebe Geschwister, die sind auf jeden Fall, yani, Lügen bei denen ganz normal, und die können natürlich auch schwören und alles sagen und versprechen und trotzdem nicht Anhaltung und so weiter. Darum, ich sage diese Schwester auf keinen Fall, ja, nie den Bruder oder diesen Mann heiraten, weil die haben große Probleme in deren Aqida, was sie vielleicht nicht weiß und was viele Muslime auch nicht wissen, aber Alhamdulillah, jetzt in vielen Ländern, Alhamdulillah, sind jetzt, yani die Leute haben jetzt gesehen, wer Hassan Nasrullah ist oder wer dieser Muqtada al-Qadir ist und andere und so weiter und so fort. Ja, die könnten das nicht. Die sehen einen Mann, der kommt in Fernsehen und sagt, ja, wir müssen so machen und so machen und so machen und er unterstützt selber Israel oder anderen Länder und der tötet selber die Muslimen und so weiter. Und alle, yani jeder sieht, subhanallah, was heutzutage auch in Syrien passiert. Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren von diesen Sekte. Das ist keine Religion, also islamische Religion ist es ja nicht, natürlich ist es eine andere Religion. Und dafür gibt es wirklich sehr viele Beweise aus dem Koran, auch in Sunnah. Aber inshallah, wie gesagt, die Schwester muss nicht vertrauen, weil Lügen ist ganz einfach bei deren. Und man darf nicht eine Mushrik heiraten. Wie Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat al-Baqarah, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. Auf jeden Fall darf man nicht eine Mushrik heiraten und das ist Schirk bei denen ist ganz einfach, dass die auf Ali schwören, auch wenn die aufstehen und sagen Ja Ali, anstatt sagen Ja Allah und so weiter, das ist auch sehr verbreitet. Und in vielen Stellen auch, die sagen, wir wollen nicht von dir, Ja Allah, sondern von Ali, radiallahu anhu arda. Auf jeden Fall, sie soll auf jeden Fall auch, weil die sehr oft lügen und der erste weint, Feind von denen ist Sunniten. Darum ist es nicht vertrauenswürdig. Also man kann es nicht jetzt vertrauen, so einfach. Aber wenn ihr kommt und dass wir sehen, dass ihr wirklich eine Hassuna Islam und dass wirklich den richtigen Dings folgt und dass wir seine Charakter und so weiter sehen. Natürlich, es gibt unter den Schiiten manche den Sahaba nicht Al-Kufar erklären. Aber das sind sehr wenig. Al-Zaydiya, Al-Ismailiyya, die sind sehr, sehr wenig. Ja. Und es kann sein, dass jemand kommt und sagt, ich bin Ismaili oder ich bin Zaydi, ich sage den Kuffar, die Sahaba nicht Kuffar. Aber wo willst du wissen, Achi? Wäre deine Schwester, wie gibst du das? Also ich werde das nicht machen. Wenn eine Schiiten meine Schwester geben, werde ich nicht machen. Ja, erst wenn auch jetzt ein Bruder sofort den Islam annimmt, konvertiert, ich werde nicht meine Tochter oder Schwester geben. Ach, ihr vielleicht konvertiert nur zu heiraten, weißt du gar nicht, yani. Lass ein bisschen den Islam leben und so weiter. Das haben wir auch gesehen, wie viele Schwestern jetzt leiden, subhanallah adim, weil die schon einfach jemanden geheiratet haben. Und das Gegenteil auch, eine Schwester nimmt den Islam an und dann heiratet einen Bruder. Wallahi, ein Bruder hat mich angerufen. Ich sage, ach, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe eine Schwester geheiratet, die hat den Islam angenommen und so weiter. Aber ich habe erst jetzt entdeckt, dass sie gleichzeitig mit drei Männern verheiratet ist. Und sie seit 2 Jahren mit mir. Ja, und sie geht, sie sagt, ich muss zu meinem Stadt gehen wegen einer Arbeitsamt und so weiter in der Nähe. Da auch muss ich arbeiten, die schicken mich und so weiter. Und ich meinte, ich habe entdeckt, dass sie in Algerien ist und von da dort hat sie mich angerufen, hat sie gar nicht dran gedacht, dass die Nummer bei mir rauskommt und so weiter. Dann habe ich den Mann angerufen, habe ich mit ihm geredet und so weiter. Dann sagte der Mann, der ist auch meine Frau. Ja, es sind manche, die nutzen den Religion aus, ja. Darum muss man wirklich vorsichtig sein. Die Sache ist nicht so einfach, Achi. Das ist der Erd, Achi. Das ist ein Mädchen gibst du an jemand, den du nicht kennst. Und dann schickt sie nach Hause. Dann bräut sich, oder vielleicht die Mädchen wird auch schieten. Oder dann kommen Kinder. Allah musta'an, ja. Darum, wenn der Mann in der Nähe ist, oder wenn er in einem Staat ist, dann soll die Schwester, inshallah, sich mit einem Sheikh oder mit dem Imam, der auf Manhaj ist und Ahnung hat, ja, reden und sagen, ja, schau mal, dieses Mann möchte mit heiraten und so weiter, er soll sich bei dieses Imam und so weiter melden und mit ihm reden, mit ihm sprechen. Wenn er wirklich den richtigen Weg gefunden hat, dann ist er mein unser Bruder. Was wollen wir? Wir wollen kein Geld von ihm und verlangen auch nichts von ihm. Außer, dass er den richtigen Weg führt oder zum richtigen Weg kommt. Wir wollen einfach Hand in der Hand ins Paradies gehen zusammen. Wir sagen, beschimpft nicht den Sahaba, wir ehren Ali radiallahu anhu und Ahl Bayt, alle, deren zu lieben es kommt aus Iman, yani, dass die man diesen Leute liebt, das sind weil die Familie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, aber warum sollen wir jetzt Sahaba beschimpfen, die diesen Koran yani, überliefert haben? Könnt ihr vorstellen, gibt es keine Überlieferung von Koran? Von den Schiiten. Und die sagen, die Sahaba sind alle Kuffar. Wer hat den Koran überliefert? Schau mal diese Überlieferungskette. Seit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alles ist ein Sahaba und Tabi'in und Nachfolger. Die Rind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, die Schwester bewahren und dieser Mann auch recht leiten uns allen. Und jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum.